Zum Monat des gemeinsamen antiamerikanischen Kampfes vom 25. Juni bis 27. Juli gab es am 22. Juni in Venezuela eine Kundgebung für die Solidarität mit dem koreanischen Volk. Daran nahmen die Persönlichkeiten der Regierung und des Parlaments der Bundesstaates Yaragui, der Vereinigten Linken Partei, verschiedene Gewerkschaften und Massenorganisationen sowie die Massen Venezuelas teil. Eingeladen wurden dazu der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVJK in Venezuela und die Botschaftsangehörigen. Nach dem Meeting wurden die koreanischen Filme vorgeführt, darunter der Film »Wer zog auf dem 38. Breitengrad die Demarkationslinie«.